Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute, immer wieder Ska, neue Bands, alter Sound. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Let's fool ourselves that we still care. Though times are dead and gone. And what was right is wrong. Frischer Ska-Wind aus Austin, Texas mit den Stingers ATX. Let's Be In Love stammt von ihrem Album All In One Day. In diesem Soundtrack geht es um Ska und darum, dass obwohl der Trend nicht gerade in dieser Ecke anzutreffen ist, doch immer wieder Bands diesem Sound zugetan sind und das weltweit. Und mit dem ganzen Reggae-Revival wird einer neuen Generation eventuell auch der Ska wieder hörenswert, der ja den Vorläufer der Reggae-Music darstellt. Alles begann in Jamaica, späte 50er, 60, frühe 60er Jahre und hat bis heute Bestand. Beispiel die Moon Invaders aus Brüssel mit ihrem im letzten Jahr veröffentlichten Debütalbum. Hören wir City of Fire. Yourself down, they come and they go in. Rise up, sister, don't let yourself down. They come and they go in. People come and they go, jump up and they stroll, they roll till they're ready to blow.

Klänge aus Sao Paulo von Victor Rice, der, wenn er nicht im Ska- oder Reggae-Bereich produziert, auch mal dazu kommt, eine eigene CD herauszubringen. Die beiden Bands, die wir schon gehört haben, hat er produziert und das ist etwas Eigenes von ihm. Tok von seiner CD In America. Was definitiv am Ska auffällt, es ist keine Musik, die am Computer gemacht wird. Es ist eine Musik des Band-Sounds, der Spielfreude, aber auch des Könnens. Typen wie Victor Rice haben verstanden, dass Ska-Bands nicht nach Hi-Fi klingen müssen, sondern immer eine Portion, sagen wir mal, analoge Wärme im Sound haben müssen. Ganz im Stil der Ska-Bands und Größen der ersten Stunde wie Laurel Aitken oder Prince Buster. Mit besten Empfehlung von Victor Rice auch die nächste Band. Die stammt aus Münster, die Ska-Big-Band The Senior All-Stars. Jetzt zu hören mit Skyscraper. Skyscraper von den Senior All-Stars. Die gerade gehörten Sandy Alsters sind die Back-in-Band von Dr. Ringding oder eigentlich waren, denn 2002 haben sie ihre letzte Tour zusammengespielt. Aber wie das so ist, keiner weiß, wann diese Formation oder vielleicht die Kombination wieder gebraucht wird. Und vielleicht sind sie dann auch zur Stelle. Dr. Ringding selbst ist der große deutsche Sänger des Ska und schon fast Veteran, wenn man seine in jamaikanisch, also Patois gesungenen Texte hört. Da gibt es heute Stars wie Gentleman oder Seed, also Bands wie Seed. Aber den Doktor, den gibt es schon etwas länger. Hören wir ihn vom Album Golden Gate, Best of Dr. Ringding and Senior Allstars mit der Jamaikanerin Doreen Schaffner und dem Song Turn It Down. Now what the people of the world is to know me attack. Now whether you're from Germany, Jamdong or New York, say these are no joke and these are no lack. No bother fool your iron and no bother skylark. The walking light of Jah and with Jah you will walk. My guide who no protect, who no one save you from the dark. Listen to the ringing from the mic just a bark. Fling down the lyric just like a tomahawk. Meaner than the tiger and badder than the shark. Anywhere me go the dance all them bound for cag. Dr. Ringding and the Senior All-Stars, nicht mit Turn It Down den falschen Track erwischt. Save a Bread, Save a Toast, aber auch nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Aus Kanada stammen Low and the Magnetics, die Band um Sängerin und Songschreiberin Lorraine Muller, die sich eher an späteren Ska-Bands orientiert, wie The Selector, Madness und andere Bands aus dem englischen Ska-Revival der 80er. Elemente, die man übrigens auch bei der Erfolgsband No Doubt findet. Low and the Magnetics vom Album Apart mit dem Song Pull It All Apart. The deal has gone bad. You're counting up the bruises. You played it out of turn, and now they're out of hand. The big man still standing. Nothing can remove the guy. Ich will ja nichts sagen, aber wer hört, dass das aus Japan stammt? Ein Land, das nicht unbedingt für eine Ska-Szene bekannt ist. Aber was die Japaner anpacken, das versuchen sie richtig gut zu machen. Und das gerade gehörte Tokyo Ska Paradise Orchestra überzeugt mit Sound und Spielfreude. Dazu stehen die Jungs auch noch in weiß-schwarzen Anzügen auf dem Cover. Es muss halt alles stimmen. Big Band Sound vom Feinsten. Wir hörten das Stück Big Man Still Standing. Szenenwechsel von Tokio nach New York City mit den Slackers. Just in time. bunte Mischung, so bunt wie ihre Heimatstadt selbst. The Slackers aus New York von ihrem Klasse-Album Wasted Days hört man das Stück Made Up My Mind. Ganz frisch ist das Album Shake Your Foundation von der Rotterdam Ska Jazz Foundation. Klar, man hört am Namen schon, diese Band stammt aus Rotterdam. Dahinter steckt eine versierte Big Band, die zwar außerhalb von Holland noch nicht den Namen hat, aber das kann noch passieren, vor allen Dingen als Liveband. Hören wir den Song Dreyfus Is Gone. This is about the mighty Dreyfus. Yeah. Ska, ein weltweites Phänomen. Die nächste Band stammt aus St. Petersburg, nennt sich St. Petersburg Ska Jazz Review und hat im letzten Jahr ihr Debütalbum in Deutschland veröffentlicht. Besonders die gewitzten Coverversionen der Russen lassen aufhorchen. Hören wir das St. Petersburg Ska Jazz Review mit ihrer Version des Sex Pistols Klassikers Anarchy in the UK. Einige Ska-Bands schauen gerne zurück, zum Beispiel in die Zeit, jamaikanischen Orchester, die traditionell im Tanz zum Tanz aufspielten. Ska, Rocksteady und jamaikanischen Rhythm and Blues, das sind Elemente, die sich die spanischen Peeping Toms bedient haben, um ihren Sound mit dem der alten Klänge aus den 60ern zu verbinden. Gut dokumentiert ist das auf dem Album Same. Hören wir von der Gruppe aus Madrid den Song Engine Number 1 in 1966. Überlegt man, wie viele Ska-Bands es in England in den frühen 80ern gab im Vergleich zu heute, da wundert es schon ein wenig. Kein Wunder, nirgendwo diktiert der Zeitgeist so gnadenlos, was in und was out ist. Aber das, was nicht gerade im Medieninteresse steht, muss deswegen nicht schlecht sein. Beispiel die englischen Intensify, die gibt es auch schon einige Jahre und die immer noch die englische Ska-Flagge hissen. Ihr Album Doghouse Bass beweist das. Wir hören daraus den Track Move On. Some mistakes you'll pay. Each problem comes to pass just as night will turn to day. Moving on, got to move on. Digging deep now, keep your head held high. Questions and answers, but we try, try, try. Moving on, moving on. Got to move on, moving on. Feels like each step forward, I'm taking two steps back. Have you made the right move? Are you on the right track? We'll be right back. Kurz vor den Nachrichten noch ein Song von den Articles. Der Song heißt Pret Satin und zu finden ist er auf dem Sampler Speechless, Ska and Reggae, The Instrumental Way. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.